What a slow blowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, being believing, I can have it all and still find my life. Take your me. immer wieder nur nett. Wieso denn Spaß? Wieso denn nett? Komm du nicht zu, du Biest. Ich weiß noch genau, die Sache so läuft, wenn du scharf auf den Typen bist. Ich bin scharf auf welchen Typ? Was ist los mit dir? Der Bär ist los, nicht sag dir bloß. Der Richie, der geht mit mir, klar? Naja, ich war mit Richie aus. Tanzen und reden und so. Tanzen, okay. Reden, okay. Aber du und er und so? No. Easy, Darling, alles klar. Ehrlich, nichts passiert. Aber er war so lieb und ich hab gemerkt, dass er sich für mich interessiert. Er fühlt sich alleine, das hat er gesagt, weil ihn keine wie ich versteht. Ha, kannst aufhören, Baby, das kenn ich schon. Ich weiß, wie's weitergeht. Du bist die große Liebe, ich bleib dir immer treu. Ich will nur dich, die anderen, die sind mir einerlei. Wieso weißt du, was Richie mir ins Ohr geflüstert hat? Weil Richie das letzte Woche noch in meine Ohren tat. Satisfied. we're forced to live in.